Hallo und herzlich willkommen zum Prelude von Vollnormal Geschichten, die das Leben schrieb. Mein Name ist Alex Bucherer. Mit diesem Prelude möchte ich euch kurz das Projekt des Podcasts vorstellen und was ich damit anstellen will. Also keine Angst, es wird keine ewig lange Folge. Ihr werdet wahrscheinlich schon eher wissen, wie lang die Folge ist, weil sie fertig geschnitten ist. Vollnormal. Der Name assoziiert den Tom Gerhardt-Film Vollnormal und Ballermann 6. Das ist ein bisschen gewünscht, weil schon die Assoziation zu dem Film aufzeigt, was ich eigentlich mit diesem Podcast hier möchte. Der Film selber wirkt nämlich unheimlich brolig und oft nach unterster Schublade. Aber wenn man genau hinschaut und sich auch die Person Tom Gerhardt anschaut, wird einem ganz schnell klar, da muss man nur mal geschwind auf Wikipedia schauen, dass es sich hier um einen studierten Philosophen und Germanisten handelt. Und wenn man sich das anschaut oder wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann sagt das schon sehr viel auch über den Podcast aus, weil mir geht es darum, Interviews mit Menschen zu führen, die auf den ersten Blick anders wirken, die vielleicht am Rand der Gesellschaft stehen, von anderen ausgelacht werden, die nur auf RTL 2 in ein gewisses Licht gebracht werden oder die als splinig oder nerdig gelten. Und mir ist es eigentlich mit diesem Projekt hier ein Anliegen, solche Menschen oder auch interessante Menschen, die im ersten Moment so gar nicht auffallen, eine Plattform zu geben. Mit diesen Menschen über ihr Leben, über alltägliche Geschichten zu reden, die dann aber trotzdem eine gewisse Faszination bergen oder wenn es nur ist, so splinig ist das gar nicht. Das sind ganz normale Menschen, das sind Bausparer, die haben ein Häuschen, aber halt in einem Punkt unterscheidet sich ihr Leben von meinem, ne? Vom Normalen. Wobei das Wort normal schon ein Problem ist, weil nur weil viele irgendetwas machen, heißt es immer noch nicht, dass das die Norm oder dass das auch das Richtige ist. Es ist vielleicht die Norm, aber nicht unbedingt das Richtige. Was das Richtige ist, muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Anstoß für diesen Podcast war die Sorge, die ich im Moment habe, wenn ich mir die Nachrichten anschaue oder wenn ich auf die Straße gehe. Wir haben hier in Deutschland eine Stimmung gerade, die nicht gerade für Toleranz spricht. Also wir waren da sehr viel weiter schon und phasenweise oder in bestimmten Bereichen geht es auch durchaus weiter. Aber wenn ich heute in die Nachrichten reinschaue, habe ich eher das Gefühl, dass die Leute sich zurückschließen, dass sie rückwärtsgewandt sind, dass sie sich in eine Zeit sehen, wo einfach alles viel einfacher war. Es war damals nicht einfacher, denn die Probleme oder wenn ich jetzt nur den Begriff des Gender-Wahnsinns mal so in den Raum stellen will, diese Problematik, in Anführungszeichen, gab es schon immer, nur sie wurde immer totgeschwiegen. Und der Mensch an sich wünscht sich immer einfache Lösungen. Und gewisse Gruppen versprechen einfache Lösungen, die sie aber auch nicht bieten können. Die wollen dann einfach gewisse Sachen wegsperren, nicht benennen. Dadurch sind sie aber immer noch da, sie wird nur totgeschwiegen, wie es in der Vergangenheit auch getan wurde. Und mein Anliegen ist es einfach, dass ich in ein paar Jahren nicht lauter Donald Trumps irgendwo in der Straße rumlaufen sehen möchte und dass sich viele Menschen wieder verstecken müssen, weil sie so sind, wie sie sind, obwohl sie dafür gar nichts können. Und somit möchte ich meinen Beitrag mit diesem Podcast leisten, um einfach zu sagen, hallo, hier gibt es Personen, die das oder das gerne machen und vielleicht hast du ein komplett falsches Bild davon, hörst dir an, es sind eigentlich ganz normale Menschen, die irgendetwas tun oder irgendetwas haben oder in einer Position anders sind, aber trotzdem doch viel ähnlicher sind mit der Norm, als man sich das oft denkt. Menschen werden nämlich sehr häufig auf eine Tatsache, die dann gerade nicht passt, reduziert und dann können die anstellen und machen, was sie wollen und ist einfach vorbei. Somit möchte ich mit diesem Podcast eigentlich für ein bisschen mehr Toleranz und somit auch mehr Integration werben und dass wir alle ein bisschen mehr zusammenrücken müssen, nicht nur die Menschen, die uns gerade passen oder von denen wir denken, dass sie passen. Weil oft passen die dann vielleicht gerade nicht. Ja, jetzt habe ich es eigentlich schon in groben Zügen erklärt, was ich hier machen will. Im Moment ist der ganze Podcast noch eine One-Man-Show. Das heißt, ich mache das Logo, ich versuche die Audiospuren zu machen, ich nehme auf, ich suche Interviewpartner. Also was ich brauchen würde, wären zum einen Interviewpartner. Ich hoffe, ich kann heute schon die erste Aufnahme machen. Ich habe schon die ersten Anfragen, aber natürlich lebt so ein Projekt nur von Menschen, die ich anspreche und die dann auch zusagen und sagen, ja, sie machen mit. Und zum anderen natürlich auch Menschen, die sagen, ey, super Projekt, würde ich gerne mitmachen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht anders bin oder ich sehe mich normal. Jeder hat eine einzigartige Biografie und hat immer irgendeine interessante Story zu erzählen. Also wenn du Lust hast, mitzumachen an deinem Podcast, melde dich bei mir und wir können gerne mal drüber quatschen. Für mich ist dieser Podcast auch ein bisschen Therapie, weil ich habe ein bisschen, sag ich jetzt mal, Sprechangst, also vor Leuten zu reden oder zu telefonieren. Und ich sehe das auch ein bisschen als Therapie für mich, diese Sprechangst zu beseitigen. Also bitte seht es mir nach, wenn ich jetzt gerade in den ersten Folgen oder jetzt auch hier im Preload noch ein bisschen vor mich hingacker und rumstottere. Ich hoffe, dass das in den nächsten Folgen besser wird. Ich wurde auf Facebook die letzten Tage gefragt, ja, für Interviews oder stehe ich nicht zur Verfügung, weil ich möchte nicht aufgenommen werden. Aber wenn ich dir helfen kann, dann gerne irgendwo, irgendwie. Ja, sehr gerne. Also ich bräuchte noch jemanden, der mir vielleicht das Logo ein bisschen aufpeppt, wenn du dich da wiederfindest oder der mir zum Beispiel ein Intro bastelt. Das Intro, das ich jetzt hier dran gehängt habe, habe ich aus einem anderen Podcast, den ich selber gebastelt habe. Aber da bin ich jetzt nicht so der Crack. Und von daher wäre es einfach schön, wenn auch auf einer anderen Ebene, wenn du jetzt nicht aufgenommen werden willst, sagst, okay, ich kann dich hier unterstützen, würde ich mich sehr freuen. Meldet euch einfach. Meine E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse des Podcasts ist vollnormal, zusammengeschrieben, vollnormal.podcast@gmail.com, also Gmail, nicht Gmail, wie es manchmal verstanden wird, sondern das bitte Gmail, also gmail.com. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Zum Ablauf möchte ich noch sagen, dass ich versuche, das hier wie bei Serien staffelweise reinzustellen. Also sprich, ich werde immer so 5 bis 10 Folgen, wenn sich's ergibt, erst produzieren und dann im Abstand von 1 bis 2 Wochen online stellen. Dadurch möchte ich ganz einfach sicherstellen, dass die Folgen auch weitestgehend ordentlich aufbereitet sind, damit man sie sich auch anhören kann, dass man nochmal Rücksprache mit den Interviewpartnern führen kann und dass es keine Hoppla-Hopp-Geschichten sind. Also von daher, wenn ihr mal ein paar Wochen nichts hört, macht euch keine Gedanken. In der Zeit wird produziert, Interviews geführt und es wird dann wieder was Neues kommen. So, das war's jetzt eigentlich auch erstmal fürs Erste. Ich wollte ja hier nur das Projekt kurz vorstellen. Solltest du Interesse haben an einem Interview, melde dich gerne bei mir. Ich bin öfters mal in Deutschland unterwegs und somit könnten wir uns auch treffen für ein Interview. Gerade wenn du im Bereich, sagen wir mal, im Großraum zwischen Coburg, Nürnberg, Stuttgart wohnst, also Nordbaden-Württemberg, Nordbayern, wäre es überhaupt kein Problem oder auch noch so im Bereich Frankfurt. Wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, werde ich es in der Regel auf meiner Facebook-Gruppe oder auf der Internetseite von Vollnormal bekannt geben und dann könnten wir das auch machen. Wenn alle Stricke reißen, weil so zum Beispiel im Bereich Hamburg, Bremen komme ich eher selten, müssten wir das Ganze dann über Skype machen, was auch kein Problem ist. Oder auf eine irgendeine andere Art, die ich wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch lernen werde. Oder wenn ihr euch im Bereich Webdesign auskennt, wäre es ganz super, wenn ihr euch melden könntet, weil ich habe null Ahnung von WordPress, ich habe null Ahnung von Webdesign. Ich kann nur mit Baukästen arbeiten, aber ich denke mal, bei Audioaufnahmen brauche ich irgendwann mal einen Server, wo ich das ganze Zeug auch ablegen kann, und dann brauche ich auch jemand, der mir die Seite baut. Und da wäre es ganz super, wenn sich dafür jemand finden würde. Vielen Dank. So, dann macht's gut. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Podcast und ich kann den einen oder anderen zum Nachdenken bewegen. Vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.